Sag, wem gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Sag, Allah. Er hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Schaut, wie das Ende derjenigen war, die ihre Seelen verloren haben, denn sie glaubten nicht.